Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Zeitalter der Aufklärung gilt als Zeitalter der Vernunft. Nur der Einzug der Vernunft hatte auch Schattenseiten. Man sperrte die Unvernünftigen, die Narren, in sogenannte Tollhäuser. Man kettete sie an und stellte sie zur Schau. Erst im Zuge der Französischen Revolution erkannte man, auch für die Narren, für die Geisteskranken, auch für sie gelten Menschenrechte. Es ist eine sonderbare Empfindung, wenn man aus dem Gewühl einer großen Stadt auf einmal in ihr Tollhaus tritt. Im Jahr 1803 schreibt Johann Christian Reil in seinem Buch Rhapsodien über den Zustand der Tollhäuser. Oder wie sie damals auch heißen, die Zuchthäuser, die Irrenanstalten, die Narrenhäuser. Das Tollhaus hat seine Usurpateurs, Tyrannen, Sklaven, Frevler und wehrlose Dulder, Toren, die ohne Grund lachen und Toren, die sich ohne Grund selbst quälen. Johann Christian Reil ist ausgebildeter Arzt und Professor für Medizin. Mit den sogenannten Irren kennt er sich noch nicht ganz so aus. Aber was er in den Tollhäusern erlebt, das entspricht seiner Meinung nach so gar nicht mehr dem modernen Denken seiner Zeit. Die Patienten, die sind Insassen, ohne Rechte. Sie werden misshandelt. Wir sperren diese unglücklichen Geschöpfe gleich Verbrechern in Tollkoben, ausgestorbene Gefängnisse, neben den Schlupflöchern der Eulen in öde Klüfte über den Stadttoren oder in die feuchten Kellergeschosse der Zuchthäuser ein, wohin nie ein mitleidiger Blick des Menschenfreundes dringt. Und lassen sie da selbst, angeschmiedet an Ketten, in ihrem eigenen Unrat verfaulen. Ihre Fesseln haben ihr Fleisch bis auf die Knochen abgerieben und ihre hohlen und bleichen Gesichter harren des nahen Grabes, das ihren Jammer und unsere Schande zudeckt. Die Zustände in diesen Tollhäusern, Armenhäusern, Gefängnissen werden immer sehr dramatisch geschildert. Waren sie möglicherweise auch oder sehr wahrscheinlich auch? Sagt die Medizinhistorikerin Maike Rotzoll. Sie ist Professorin für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Die Unterbringung war eben teilweise sicherlich nicht menschenwürdig. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und insofern gehört zum Topos zu der ganzen Erzählung dazu die Schilderung der Zustände, wie sie vorher waren. Also mit den Ketten und den vielen Jahrzehnten, die jemand irgendwo angeschmiedet verbringen musste. Und den Geräuschen, die dadurch, dass so viele an einem Ort vielleicht konzentriert waren, entstanden. Und also da gibt es sehr eindrucksvolle Schilderungen dieser vorhergehenden Unterbringungen. Und das wird natürlich immer als Motiv gesehen, daran etwas zu ändern. Die ganze Verfassung dieser tollen Tollhäuser entspricht nicht dem Zweck der erträglichen Aufbewahrung und noch weniger der Heilung der Irrenden. Wie wird uns beim Anblick dieser vernunftlosen Wesen, deren einige vielleicht einmal einem Newton, Leibniz oder Stern zur Seite standen? Wo bleibt unser Glaube an unseren ätherischen Ursprung, an die Immaterialität und Selbstständigkeit unseres Geistes? Ist unser Verhalten gegen diese unglücklichsten unserer Mitbrüder der Gesetzgebung der Vernunft gemäß? Heute gilt Johann Christian Reil als einer der Pioniere der modernen Psychiatrie. Vor allem wegen seines Rhapsodienbuches. Denn Reil will die Geisteskranken nicht nur menschenwürdig verwahren, er will sie therapieren. Deshalb heißt sein Buch mit vollem Titel »Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen«. Das klingt auf jeden Fall verheißungsvoller als das, was man bisher mit den Geisteskranken gemacht hat. Diejenigen, die als so störend galten oder gar als gefährlich galten, waren oft tatsächlich angekettet. Manche sogar, wenn sie zu Hause bei ihren Angehörigen waren, wurden auch im Stall oder ähnliches angekettet. Solche Geschichten sind überliefert, wenn sie dort irgendwie nicht anders den Angehörigen handhabbar erschienen. Manche waren aber auch in Gefängnissen, in Stadttürmen oder ähnlichen Verliesen untergebracht. Und waren dort angekettet, aber sicherlich keinesfalls alle. Das hing vom Grad des Verhaltens ab, was als störend dann eben interpretiert oder angesehen wurde. Doch nicht nur, dass man die Irren unter unmenschlichen Bedingungen unterbringt. Man nimmt keine Rücksicht darauf, ob einer krank oder Verbrecher ist. Das Wichtige daran ist eigentlich, dass die sogenannten Irren lange Zeit zusammen untergebracht waren mit anderen ausgegrenzten Gruppen der Gesellschaft, Kriminellen, Arbeitsscheuen, ne, das, was Foucault als große Einschließung auch bezeichnet, der Teile der Bevölkerung, die sich nicht in diese aufgeklärte Zeit und den Absolutismus fügen wollten, dass die zunehmend zu einem internierten Heer von Menschen wurden. Die Zeit, von der die Medizinhistorikerin spricht, ist die Zeit zwischen 1650 bis 1800, die Epoche der Aufklärung. Also nicht das tiefste, finsterste Mittelalter, wie man meinen könnte. Da übrigens wurden die Geisteskranken in der Regel weit besser behandelt als in der frühen Neuzeit. Oft kümmerte man sich um sie in Klöstern oder ihre Familien nahmen sich ihrer an. In der Aufklärung änderte sich das. Und nicht ohne Grund wurde diese Epoche auch schon als Epoche der administrativen Ausgrenzung der Unvernunft bezeichnet. Sprich, der Staat sperrt die Vernunftlosen weg. Eine der bekanntesten damaligen Wegsperreinrichtungen entsteht in Paris, das Bicêtre. Hier schafft Paris all diejenigen hin, die die Stadt loswerden will. Bettler, Prostituierte, Homosexuelle, Alkoholiker, Kriminelle und auch die sogenannten Irren. Hier kerkert man alle die ein, die nicht in eine aufgeklärte Gesellschaft zu passen scheinen. Doch gegen Ende des 18. Jahrhunderts beginnt ein Umbruch. Es passiert Revolutionäres in Paris. Das kann man wohl schon sagen, dass es eine Umbruchsphase war. Und da wird gewöhnlich Pinel, einem französischen Reformer, Revolutionär, geradezu eine tragende Rolle zugeschrieben. Philippe Pinel, Philosoph und Arzt, übernimmt 1792 in den Wirren der französischen Revolution das Bicêtre. Das berühmt-berüchtigte Bicêtre. Um die Irren, die Wahnsinnigen, zu disziplinieren, wurden sie bisher ausgepeitscht und angekettet. Wie auch einige andere Ärzte in dieser Zeit weiß Philippe Pinel, die Irren, sie sind keine Aussätzigen, sie sind krank. Also will er sie nicht mehr anketten und wegsperren, er will sie ärztlich betreuen. Er notiert: Unter solchen Umständen hat man früher eine einfache, aber dazu ganz geeignete Methode, die Kranken unheilbar zu machen, befolgt. Und diese bestand darin, dass man den Wahnsinnigen in den Hintergrund seiner Kammer als ein unbändiges Wesen verbannte, ihn mit Ketten belastete oder mit äußerster Härte behandelte. Als wenn da nichts mehr zu tun wäre, als die Gesellschaft von ihm zu befreien und das natürliche Ende eines so schrecklichen Daseins abzuwarten. Philippe Pinels Methode? Er nennt sie eine moralische Behandlung der Wahnsinnigen. Er will mit den Patienten reden, Gespräche führen, um sie wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Und das alles ohne übertriebene Zwangsmaßnahmen. Pinel geht in die Psychiatriegeschichte als der Mann ein, der die Geisteskranken von den Ketten befreite. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das soll fortan nun auch für die Ausgegrenzten, für die sogenannten Irren gelten. Ihm wird per Legende im Grunde, oder zumindest zum Teil als Legende zugeschrieben, dass er die Irren von ihren Ketten befreit hätte. Und das gilt so als Gründungsakt der modernen Psychiatrie. Bereits ein Jahrzehnt vor dem deutschen Johann Christian Reil beginnt der Franzose Pinel, die Verhältnisse in den Tollhäusern zu ändern. Es sollte bei allen wohleingerichteten Hospitälern ein unverletzliches Gesetz sein, den Wahnsinnigen alle Freiheiten in so großer Ausdehnung zu gestatten, als es nur die Klugheit erlaubt. Den Grad des Zwangs, seinen mehr oder minder heftigen Ausbrüchen anzupassen. Jede Misshandlung, jede Gewalttätigkeit seitens der Dienstleute streng zu verbieten. Aber wie viele moralische und physische Eigenschaften erfordert dieses delikate und mühsame Geschäft von Seite des Vorstehers einer solchen Anstalt? Philippe Pinel galt lange Zeit als der Erfinder der modernen Psychiatrie. Doch er war wohl nicht ganz der Erste, der Menschenrechte in die Irrenhäuser brachte, und seine neuartigen Methoden klingen für heutige Ohren auch nicht mehr allzu modern. Dazu könnte man natürlich das Verschiedenste sagen, zum Beispiel, dass ein italienischer Psychiatriereformer, Vincenzo Chiarucci, ganz Ähnliches in einem ganz anderen Kontext auch schon getan hatte, nämlich im aufgeklärten Absolutismus im Herzogtum Toskana wenige Jahre zuvor. Und auch er hatte die Ketten abgeschafft und ersetzt durch weichere Methoden des Zwanges. Genau, das könnte man für Pinel auch sagen, dass er zwar die Ketten der Irren in einer Einrichtung, dem Bicêtre, zunächst abgenommen hat, sie aber durch Zwangsjacken eigentlich ersetzt hat. Im Buch »Die philosophisch-medizinische Abhandlung über Geistesverwirrung und Manie« schreibt Pinel über einen seiner Erfolge bei der Therapie eines Geisteskranken. Ein ehrwürdiger Hausvater verlor durch die Ereignisse der Revolution sein Vermögen und beinahe alle seine Hilfsmittel. Eine tiefe Traurigkeit brachte ihn bald zum Wahnsinn. Er wurde nach dem bei Wahnsinn üblichen Schlendrian, nämlich mit Bädern, Tropfbädern, wiederholten Aderlässen, mit unmenschlichen Bändigungsmitteln behandelt. Die Symptome, anstatt zu weichen, verschlimmerten sich vielmehr. Und dann brachte man ihn als unheilbar nach Bicêtre. Zu ihm, zu Pinel. Der Patient sei ein aufgeblasener Popanz gewesen, schreibt er. In seinen Wahnzuständen hält er sich für den Propheten Mohammed. Er hat Allmachtsfantasien, beschimpft und bespuckt die Umstehenden. Als seine Frau ihn besucht, droht er, sie und alle anderen umzubringen. Man kündigte ihm den Befehl an, sich ruhig zu verhalten. Und auf die Verweigerung des Gehorsams strafte man ihn mit der Zwangsweste und mit Einsperrung von einer Stunde, um ihm seine Abhängigkeit fühlbar zu machen. Selbst Pinel hält die Zwangsweste, die ein Vierteljahrhundert vor ihm im Bicêtre eingeführt wurde, als sanfte Maßnahme für unerlässlich. So kann er bereits nach wenigen Monaten Zwangsjacke den ehrwürdigen Hausvater als geheilt entlassen. 6 Monate der Prüfung waren hinlänglich, seine Genesung zu vollenden. Und dieser achtungswürdige Hausvater beschäftigt sich jetzt mit unermüdlicher Tätigkeit, seine Vermögensumstände wiederherzustellen. Pinels Erfolge mit den Geisteskranken sprechen sich schnell herum in Europa. Nun, er tut auch einiges selbst für seinen Ruhm. Er veröffentlicht Bücher über seine neuen Methoden, wie etwa Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, also die philosophisch-medizinische Abhandlung über Geistesverwirrung und Manie. Schon im Jahr des Erscheinens wird das Buch bereits ins Deutsche übersetzt. An Pinel also kommt die neu entstehende Psychiatrie nicht mehr vorbei. Ja, viele sind dann eben nach Paris gepilgert und kehren begeistert zurück. Andere dagegen stehen Pinel kritisch gegenüber. Etwa Johann Christian Reil, der die Zustände in den deutschen Tollhäusern beklagt. Doch Reil beklagt sich auch über Pinel. Sein Werk über den Wahnsinn ist ein Coq à l'âne, üppig in einzelnen Teilen, aber krank im Zusammenhang, ohne Prinzipien und Originalität. Obgleich er genug Nationaldünkel hat, sich all dies anzumaßen. Mit Coq à l'âne wörtlich, vom Hahn auf den Esel springen, meint Reil nichts anderes, als dass er Pinels Ausführungen für zusammenhangloses Geschwätz hält. Doch tatsächlich war es für Pinel gar nicht so einfach, eine Systematik in sein Werk zu bringen. Denn dass Psychiatrie jetzt wirklich klinisches Lehrfach ist, das ist viel später. Das ist in Deutschland um 1900 erst entstanden. Zwar gab es vor Pinel schon Versuche, die Geisteskrankheiten zu klassifizieren, wie etwa bei William Cullen. Der schottische Arzt versuchte, Krankheiten zu kategorisieren, darunter auch die Nervenkrankheiten. Er nannte sie Neurosis. Dazu zählte er auch die Gemütskrankheiten, also Verstandesschwäche, Manie oder Melancholie. 12 Arten der Melancholie, wir würden sie heute als eine Art Depression bezeichnen, unterschied er. Oder 6 Arten der Manie, des Wahnsinns. Nur, wie man die Krankheiten heilt, darüber schwieg er sich aus. Man kann bestimmt nicht sagen, dass nie versucht worden ist, Menschen mit geistigen Störungen in irgendeiner Weise zu helfen. Es gibt auch einige Einrichtungen, die entgegen dieser Haupttheorie, dass erst mit Pinel alles angefangen hätte, vorher schon bestanden haben, die spezialisiert waren. Aber vielen konnte man mit den herkömmlichen Mitteln sicherlich nicht helfen. Sagt die Medizinhistorikerin Maike Rothzoll. Viele Ärzte des 18. Jahrhunderts gehen lange Zeit noch vom Bild der Antike aus, von der Humoralpathologie, der Säftelehre. Geraten die Körpersäfte, also Galle, Blut und Schleim, ins Ungleichgewicht, dann wird man krank. Man hat schon in der antiken Medizin versucht, Menschen mit Geisteskrankheiten, wenn man so will, durch Therapien zu helfen, sicherlich. Also schon im Corpus Hippocraticum kommt ja zum Beispiel die heilige Krankheit vor, die Epilepsie, wo man dann versucht hat, mit Diätetik, also mit bestimmten Nahrungsmitteln, das Säfteungleichgewicht auszugleichen. Und Ähnliches hat man sicherlich für alle anderen Gruppen auch getan. Also in einem anderen Paradigma hat man eben andere Heilmittel oder diätetische Mittel eingesetzt. Johann Christian Reil sieht die Säftelehre kritischer als viele seiner Zeitgenossen. In seinem Rhapsodienbuch von 1803 gibt er Auskunft über seine Kurmethoden bei Geisteszerrüttung. Er hat eine ganze Palette davon. Reize, die Lust machen, angenehmes Lebensgefühl, Wein, Mohnsaft, Wärme, Streicheln, tierischer Magnetismus, Entfernung der Schmerzen. Und er empfiehlt etwa, die Geisteskranken mit Hilfe von Prostituierten sexuell zu stimulieren und zu therapieren. Aber er hat auch brachiale Methoden im Köcher. Reize, die Unlust machen, unangenehmes Lebensgefühl, Hunger, Durst, Niesmittel, Blasenpflaster, Peitschen mit Brennnesseln, starker Kitzel, Krätze, Tortur, Züchtigungen, Anwendungen des Wassers, der Traufe, Dusche. Trotzdem, manche seiner Methoden hören sich auch für heutige Ohren immer noch vernünftig an. Wie etwa eine Art von Kunst- und Musiktherapie. Anwendung einer Reihe von Bildern. Einflüsse aufs Getast, aufs Ohr, Musik, Theater. Nun war Reil bei weitem nicht der einzige Arzt, der sich für neuartige Behandlungsformen und einen neuen Umgang mit Geistesverwirrten einsetzte. An vielen Orten entstehen Heilanstalten. Und eine jede mit einem etwas anderen Konzept. Noch heute ist die Geschichte, die darüber erzählt wird, häufig sehr personenzentriert. Also diese vielen Reformer in bestimmten Anstalten oder Regionen. Also zum Beispiel eben Heiner und Pienitz für das Königreich Sachsen. Die zwei Ärzte Christian August Fürchtegott Heiner und Ernst Gottlob Pienitz. Im Jahr 1809 bekommt Heiner den Auftrag, ein Konzept für eine moderne Anstalt für Geisteskranke zu entwickeln. Und zwar in der ehemaligen Festung Sonnenstein, ein Ort, der im Laufe der Geschichte noch eine ganz andere Bedeutung bekommen wird. Als Ort, an dem die Nationalsozialisten im Rahmen der sogenannten T4-Aktion fast 15.000 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen umgebracht haben. Aber mehr als 100 Jahre zuvor sollte dort geheilt werden. Auftraggeber ist Gottlob Adolf Ernst von Nostitz und Jenkendorf, Direktor für die Straf- und Versorgungsanstalten im Königreich Sachsen. Eigentlich hält er eine ehemalige Festung nicht unbedingt als geeignet für eine Heilanstalt. Aber es gibt auch Vorzüge. Ein mildes Klima, Schutz gegen Luftzüge, hinreichendes und gesundes Wasser, eine heitere Aussicht, nahegelegene und umfängliche Gartenräume, schattige Spaziergänge sind notwendige Bedingungen bei der Auswahl eines für eine Irrenheilanstalt passenden Ortes. Von Nostitz, obwohl Politiker, hat viel gelesen. Nicht nur den Pinel über die Manie, sondern natürlich auch die Rhapsodien von Reil. Und so fordert er: Eine Irrenanstalt muss nach Reils Vorschlägen in Ansehen des Lokals, der Organisation und des Personals so eingerichtet sein, dass die pharmazeutische und vorzüglich die psychische Kurmethode darin aufs Vollkommenste gehandhabt werden könne. Von Nostitz will, dass die Geisteskranken getrennt werden, in Heilbare und Unheilbare. Die Verwahranstalt für die Unheilbaren in Waldheim übernimmt Heiner, während Pienitz die Heilbaren betreuen soll. Auf dem Sonnenstein. Der Reformgedanke war eigentlich mit dieser Vorstellung der Heilbarkeit verknüpft. Und Pienitz hat quasi versucht, eine Heilanstalt aufzubauen. Wie gesagt, im Auftrag von Nostitz. Der glaubt auch, dass eine Therapie von Geisteskranken nur in einer Einrichtung wie dieser möglich sei. Eine Pflege in der eigenen Familie hält er nicht nur für belastend, er hält sie sogar für schädlich für den Heilungsprozess. Dieser Zweck der Heilung der Kranken auf physischem und psychischem Wege erforderte es, die Heil- und Verpflegungsanstalt mit den dazu nötigen und zweckmäßigen Hilfsmitteln und Einrichtungen zu versehen. Und zu den bereits vorhandenen, wie zum Beispiel die Badeanstalten, in welchen täglich 30 bis 40 Verpflegte gebadet werden können, andere durch Erfahrung bewährte, zum Beispiel den elektrischen Apparat, hinzukommen zu lassen. Also tut Pienitz wie beauftragt alles, um den Sonnenstein, so gut es geht, im Sinne einer modernen Irrenheilanstalt aufzubauen. Er führt einen strengen Tagesablauf ein. Wecken der Patienten um 5 Uhr, waschen und ankleiden, Morgengebet und Frühstück. Dann Therapien und Arbeiten, Mittagessen, Arbeiten, Nachtruhe, Ordnung und Zucht. Da die Anstalt der unglücklichsten Klasse der leidenden Menschheit gewidmet ist, so versteht es sich von selbst, dass der Geist der Teilnahme, Milde und Menschenfreundlichkeit in der Anstalt überhaupt und besonders bei der Behandlung der Verpflegten vorherrschend sein soll. dass Schläge, Ketten und Zwangsstuhl auf immer aus derselben verbannt sind. Zwangshemden und Zwangsriemen etc. nur als Verwahrungsmittel gegen ausbrechende Wut und zur Unschädlichmachung angewendet werden. Der Sonnenstein, so glaubt von Nostitz, ist eine Reformanstalt, eine Musteranstalt. Ja, jetzt Musteranstalt, das kann man natürlich auch über die vielen Jahrzehnte kritisch beleuchten, ob es immer eine Musteranstalt gewesen ist. Sicherlich ist mit dem Anspruch, eine Heilanstalt zu sein, eingerichtet worden, aber in diesen alten Festungsmauern. Zu Anfang waren die Wärter auch Kriminelle, die verurteilt waren. Es herrschte sicherlich eine sehr militärische Disziplin auf dieser alten Festung. Wie in den meisten Psychiatrien der damaligen Zeit eine sehr straffe Disziplin herrschte. Auch die Therapien sicherlich mit viel Zwang und Reglementierung einhergegangen sind. Man darf sich so eine Reformanstalt jetzt nicht zu idyllisch vorstellen, sicherlich. Freilich, es waren die Anfänge, einer modernen Psychiatrie, die auch heute nach über 2 Jahrhunderten immer wieder reformiert wird und weiter reformiert werden muss. Und für die übrigens erst Johann Christian Reil den Begriff eingeführt hatte. Aus der Seelenheilkunde machte er seinerzeit die Psychiatrie. Sie hörten Anfänge der Geschichte der Psychiatrie, als die Zwangsjacke die Kette ersetzte, von Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger und Friedrich Schloffer. Technik Regine Elbers, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.